بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles hoch gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil, seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir kommen heute zu einem neuen Unterkapitel. Unterkapitel deshalb, weil wir sind immer noch im Kapitel des Gebetes. Und das Unterkapitel lautet Babun fi Ahkami Salatil Eidain. Und zwar geht es um die Regelungen über die beiden Eid-Gebete, über die beiden Festgebete. Zunächst einmal, diese beiden Eid-Gebete sind unter Übereinkunft der Muslime, das ist gesetzlich, dass man sie verrichtet. Und das müssen wir immer beweisen, weil ihr wisst ja, dass bei den Gottesdiensten ist es ja immer so, wir müssen erst beweisen, dass wir sie tun dürfen, und dann dürfen wir sie erst tun. Und diese Eid-Gebete sind durch den Koran gesetzlich, auch durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und auch noch als drittes durch die Übereinkunft der muslimischen Gelehrten. Insofern ist also astrein, ja, dass man das ist auf jeden Fall gesetzlich. Und dieses Gebet, das ist ein islamisches Gebet. Diese Gebete, diese islamischen Gebete, die es vorher nicht gegeben hat. Und die Mushrikun zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder auch vorher hatten andere Feste gehabt als unsere beiden Feste. Seien diese Feste örtlich gebunden oder zeitlich. Und der Islam hat diese alle beseitigt, vollkommen beseitigt. Und alle diese Feste, die es vor dem Islam gegeben hat, ausgetauscht durch diese zwei neuen Feste. Und das ist also sehr entscheidend zu wissen, weil dadurch wissen wir, dass jede andere Form von Festen, unislamisch sind und islamisch also gesehen nicht in Ordnung sind. Sondern es gibt nur diese zwei Festtage. Ja? Also zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also als die Mushrikun noch da waren, die hatten also verschiedene Festtage gehabt, und egal was für Feste es waren, ob es jetzt irgendwie ein Erntedankfest war oder ob das irgendwie ein Muttertag war oder ähnliches, all diese, was natürlich noch nicht gegeben hat, aber all diese Arten von Feste, alle hat er, sallallahu alaihi wasallam, beseitigt und durch die zwei Eid-Feste, durch die zwei Feste im Islam ausgetauscht. Und das eine ist eben das Eid al-Fitr. Das heißt, das ist das Fest des Fastenbrechens sozusagen. Und das zweite ist Eid al-Adha, also das Fest des Opferns, also Opferfest. Und diese natürlich sind aus Dank, diese Feste feiern wir aus Dank Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, weil an diesen zwei Festtagen zwei wesentliche Bestandteile der Religion, sogar zwei Säulen der Religion, erfüllt wurden von den Muslimen. Und zwar einmal natürlich das Fasten von Ramadan, und das zweite ist die Pilgerfahrt zur Kaaba. Und das weist auch darauf hin, dass die Muslime eine wirkliche Gemeinschaft bilden, unabhängig von ihren Rassen und unabhängig von ihrer Hautfarbe und unabhängig von ihren Sprachen und unabhängig von ihren Nationalitäten und unabhängig von ihrem Aussehen, bilden sie alle eine große Familie. Denn wir feiern praktisch dieses Opferfest. An diesem Tag feiern wir oder freuen wir uns darüber, dass viele Muslime die Pilgerfahrt zum ehrwürdigen Haus vollzogen haben. Obwohl wir selbst nicht dabei gewesen sind. Ja? Aber trotzdem feiern wir diesen Tag durch bestimmte Gottesdienste, unter anderem eben dieses Eid-Gebet. Es ist überliefert dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er, als er nach Medina kam, die Leute von Medina auch zwei Feste hatten. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ. Allah hat euch diese beiden ausgetauscht durch zwei noch bessere Tage, und zwar das Opferfesttag und der Fastenbrechfesttag. Und deswegen darf man auch nicht irgendwelche neuen Feste hinzufügen, sei es irgendwie Feste, an denen der Geburtstag von einer bestimmten Person gefeiert wird, oder irgendetwas anderes, denn dies wäre eine Hinzufügung zum Gesetze Allahs und eine Erneuerung in der Religion, die es nicht gibt. Des Weiteren wäre es ein Widerspruch oder eine Zuwiderhandlung gegenüber der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und es wäre eine Nachahmung der Ungläubigen, und das ist ja auch gerade der Fall bei den Leuten, die zum Beispiel den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern, weil da haben wir genau diese Nachahmung, denn wer feiert von den heutigen Gemeinschaften auf der Welt den Geburtstag ihres Propheten, außer leider einigen Muslimen? Die Christen, ja, an Weihnachten, das feiern sie ja gerade. Und wer das macht, also der feiert praktisch genauso wie die Christen, macht es ihnen nach, ja. Und weder Isa a.s. hat das gefeiert, noch hat Muhammad a.s. seinen Geburtstag gefeiert, ja. Aber die Leute machen es trotzdem. Und egal wie diese Feste heißen, ist völlig egal, ja. Ob es zum Beispiel Tag, zum Beispiel AIDS-Tag ist, oder egal wie man sie nennt, ja, es spielt keine Rolle, der Tag, an dem den Opfern von irgendeinem Krieg gedacht wird oder sonst irgendetwas, ja. All dieses hat mit unserer Religion gar nichts zu tun, sondern gehören zur Gewohnheiten der Jahiliyyah und Nachahmung von den von ungläubigen Menschen und Nachahmung, ja, eben von diesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem unmissverständlichen Hadith: Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer einem Volk ähnelt, gehört zu ihnen. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam: Inna ahsan al-hadithi kitabullah, wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharr al-umuri muhdathatuha, wa kulla bid'atin dalala. Er sagte eben: Die besten Worte sind das Buch Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind Neuerungen. Und jede Neuerung ist ein Irrtum. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns immer die Wahrheit als Wahrheit zeigt und uns auch den Erfolg verleiht, dass wir ihr folgen. Und bitten um ihn, dass er uns die Falschheit als Falschheit zeigt, dass er uns auch den Erfolg verleiht, dieser Sache aus dem Weg zu gehen. Warum heißt Eid Eid? Im Arabischen kommt es vom Wort Aada. Aada heißt zurückkehren. Und weil es eben ein Tag ist, der jedes Jahr zurückkehrt zu den Menschen, oder zwei Tage, die jedes Jahr zu den Menschen zurückkehren und wieder Glück und Freude mit sich bringen. Und Allah subhanahu wa ta'ala an diesen Tagen immer wieder Gutes für seine Diener mitbringt, indem er eben ihr Fasten und ihre Hajj und andere Wohltaten annimmt. Der Beweis aus dem Koran, dass das Eid-Gebet, worum es hier geht, gesetzlich ist, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Vers, den wir eigentlich alle auswendig können, aber das ist halt immer die Sache, ne? Das ist ein Unterschied, ob man etwas auswendig kann oder ob man auch weiß, was sich aus diesem Vers ergibt an Gesetzen. Und zwar ist es ganz einfach die Aussage Allahs: Fasalli li rabbika wanhar. So bete zu deinem Herrn und opfere. Und ebenfalls, das insofern bezieht sich auf Eid al-Adha, das Opferfest. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, der von einigen Gelehrten so ausgelegt wird, dass eben erfolgreich wird sicherlich derjenige sein, der sich reinigt oder der Zakat gibt. Tazakka. Ja? Ihr wisst ja, wa alaikum salam, dass Zakat, das hat zwei ursprüngliche Bedeutungen. Einmal das Vermehren, und deswegen wissen wir, jemand, der spendet oder Zakat zahlt, sein Vermögen wird niemals weniger werden. Ja, darauf, der Prophet Sassam hat sogar geschworen bei Allah, dass das so der Fall ist. Und zweitens, Zakat bedeutet auch die Reinigung. Ja? Also, und eben Zakat im gesetzlichen Sinne bedeutet eben das Spenden nach bestimmten Regeln. Und Allah sagte, erfolgreich wird sicherlich derjenige sein, der sich läutert, indem er zum Beispiel seinen Zakat zahlt, wa dhakara isma rabbihi fasalla, und des Namens seines Herrn gedenkt, und so betet er, und das ist eben das Gebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und auch die Khulafa, die Kalifen nach ihm, haben dieses Gebet regelmäßig verrichtet. Was ist das Urteil über dieses Gebet? Offensichtlich das Urteil über dieses Gebet, dass es Fardu Ain ist, das heißt eine individuelle Pflicht ist, das heißt für jeden Menschen Pflicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar, also nicht nur die Leute aufgefordert, am Eid-Gebet teilzunehmen, sondern er hat auch, und das würde ja schon reichen als Pflicht, weil grundsätzlich gilt, dass ein Befehl eine Pflicht impliziert, eine Pflicht beinhaltet, also Wajib ist, es sei denn, es gibt irgendwelche Texte, die auf das Gegenteil hinweisen. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar denjenigen Frauen, den Frauen gesagt, dass sie am Eid-Gebet teilnehmen sollen. Und die Frau normalerweise muss ja nicht am Gemeinschaftsgebet teilnehmen in der Moschee. Ja? Und sie sollten teilnehmen, und er sagte aber zu ihnen, dass sie natürlich keine parfümierten Kleider, dürfen sich nicht parfümieren, sodass sie gerochen werden, und sie dürfen natürlich auch nicht Kleider anziehen, die irgendwie den Blick auf sich werfen, auf sich ziehen. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, wal yakhrujna tafilat. Das heißt, sie sollen unparfümiert hinausgehen zum Eid-Gebet. وَيَعْتَزِلْنَ الرِّجَالِ, und sie sollen sich abseits halten von den Männern. وَيَعْتَزِلُ الْحِيَّضِ الْمُصَلَّى, und diejenigen Frauen, die ihre Periode haben, sollen sich vom Gebetsplatz am Eid eben entfernen. Ja? Weil ihr wisst ja, dass der Junub und der Ha'ad betreten nicht die Moschee. Atiyya radiallahu anha sagte, كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. Und zwar sagte sie, uns ist angeordnet worden, dass wir am Eid-Tag, am Festtag auch hinauskommen sollen. حتى تخرج البكر من خدرها. Sogar die wortwörtlich die Jungfrau soll von ihrem Schlaf oder Schlafplatz hinausgehen. Und hiermit ist gemeint, weil die ehrbaren Frauen, und hier ist darauf hingewiesen auf die Jungfrau, sind diejenigen Frauen, die eben normalerweise das Haus nicht verlassen, sondern das Haus nur verlassen, wenn es dafür einen Grund gibt. وحتى تخرج الحيض, und auch die menstruierenden Frauen sollten mitkommen zum Eid-Gebet. فيكن خلف الناس, und so sollten sie hinter den Leuten sein, klar, weil sie können ja nicht am Gebet teilnehmen. فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. Sie sprechen den Takbir genauso wie die anderen den Takbir sprechen und sprechen Bittgebete mit den anderen mit, und sie erwünschen sich den Segen dieses Tages und dessen Reinheit. Wenn man zum Eid-Gebet geht, oder das, dann ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen, dass man einen Weg zum Gebetsplatz einschlägt und bei der Rückkehr einen anderen Weg wieder einschlägt. Das heißt, dass man nicht den gleichen Rückweg nimmt wie der Hinweg, den man genommen hat. Und die Gelehrten sagen, eine Weisheit, die dahinter stecken könnte, ist, dass er sallallahu alaihi wasallam natürlich dadurch, dass er einen anderen Weg einschlägt, also einen Weg hin, einen anderen zurücknimmt, mehr Leute trifft und dadurch mehr Leuten eine Freude bereitet. Denn ihr wisst, was für eine Freude es ist, mit Sicherheit den Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen zu dürfen. Ja? Und ein anderer Grund ist, man sagt, dass man dadurch, dass man einen anderen Weg geht, vielleicht irgendwelchen muslimischen Geschwistern helfen kann, die man sieht, die irgendwie Hilfe benötigen. Und eine andere Weisheit ist, dass man eben, ihr wisst, dass am jüngsten Tag alles bezeugen wird, was deine guten Taten bezeugt hat. Und wenn du Adhan gemacht hast, dann wird alles, was dein Adhan gehört hat, für dich bezeugen am jüngsten Tag, dass du den Adhan gemacht hast. Und ebenso wird die Erde, auf der du gelaufen bist, bezeugen, dass du auf ihr zur Moschee gelaufen bist. Ja? Und derjenige, der uns hat sprechen lassen, wird die anderen Dinge, die jetzt nicht sprechen können, auch sprechen lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist eben zu allen Dingen mächtig. Dieses Eid-Gebet gehört zu denjenigen Dingen im Islam, die darauf hinweisen, dass die Muslime überhaupt vorhanden sind an diesem Ort. Genauso wie der Adhan. Wenn der Adhan, also besonders damals war das ein Indiz, wenn der Adhan nicht vorhanden war, dann war das ein Indiz dafür, dass da keine Muslime da sind. Ja, wenn niemand zum Gebet ruft, das heißt, es sind keine Muslime da. Und ebenso das Eid-Gebet. Das Eid-Gebet gehört zu den offensichtlichen Ritualen der Muslime und zu den Sha'air ad-Din, die man auf keinen Fall unterlassen darf. Dieses Eid-Gebet, wenn man, wird in der Regel verrichtet an einem Ort, der unter freiem Himmel ist. Das hängt damit zusammen, dass normalerweise die Moscheen nicht ausreichen, um das Eid-Gebet darin zu verrichten. Und deswegen verrichtet man das Eid-Gebet außerhalb, und das ist besser, als es in der Moschee zu verrichten. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, bei seiner Moschee in Medina gab es einen Ort neben der Moschee, wo man sich getroffen hat, um das Eid-Gebet dort zu verrichten. Aber unter Übereinkunft der Gelehrten ist das Gebet trotzdem in der Moschee genauso gültig, wie wenn man es außerhalb der Moschee verrichten würde. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, hat ab dem zweiten Jahr nach der Hijra hat er dieses Gebet verrichtet, weil es ab da eben gesetzlich wurde, und er hat dieses Gebet verrichtet, bis er eben dieses Leben verlassen hat, sallallahu alaihi wasallam. Und das weist eben auf was hin, diese Aussage weist darauf hin, dass irgendwie dieses Gesetz nicht etwa aufgehoben worden ist. Und dieser Gebetsplatz, der befindet sich ja nicht in der Moschee, wie wir gerade gesagt haben. Und es ist ja auch keine Moschee, wo man dann betet. Und deswegen muss man da auch nicht Tahiyyat al-Masjid beten, das heißt diese zwei Rakat, die man betet, bevor man sich in die Moschee hinsetzt. Die gelten nicht für dort, weil es ist eben kein Masjid, keine Moschee, sondern es ist ein Musalla, ein Gebetsplatz, an dem eben einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein Gebet verrichtet wird. Und das hält nicht die gleichen Regelungen wie die Moschee. Der Beweis dafür eben, dass auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam dieses Eid-Gebet nicht in der Moschee verrichtet worden ist, ist der Hadith von Abu Sa'id radiallahu anhu, dem er sagte, kann der Nabi sallallahu alaihi wa sallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist immer beim Fastenbrechfest, ja, und beim Opferfest zum Gebetsplatz hinausgegangen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und deswegen, ohne Grund soll man es nicht in der Moschee verrichten. Was sind Gründe, dass man es in der Moschee verrichtet? Die kann man wahrscheinlich nicht alle abzählen, aber ein Grund ist mit Sicherheit Regen, ein weiterer Grund ist mit Sicherheit Kälte, ein weiterer Grund ist Sturm, ein weiterer Grund ist, wie eben jetzt zum Beispiel heutzutage, wenn ihr nach Medina geht, und für diejenigen, die schon mal dort waren, wissen, dass der größte Platz, den es dort gibt, der die Menschen versammeln könnte, ist die Moschee selbst. Ja? Und wenn das überhaupt ausreicht, aber normalerweise inshallah reicht es aus, ja? Aber obwohl es knapp wird. Oder genauso in Mekka. Dort ist es auf jeden Fall besser, dass das Gebet in der heiligen Moschee verrichtet wird. Ja? Weil unsere Gebete richten sich in Richtung der Kaaba. Und wenn wir dann weggehen von der Kaaba, das macht keinen Sinn. Ja? Also in Mekka ist es auf jeden Fall in der Moschee. In Medina gibt es eben diesen Grund, wie gesagt, die Moschee umfasst also weit über 1 Million Menschen, und deswegen, es gibt keinen anderen Platz, wo die Medinenser, nicht nur Medinenser, wenn es nur die Medinenser wären, die sind ja viel weniger als 1 Million Menschen, aber wenn noch die Leute außenrum hinzukommen, dann reicht der Platz natürlich nicht aus. Wann beginnt eigentlich das Eid-Gebet? Wie es verrichtet wird, dazu kommen wir inshallah heute noch, denke ich. Aber wann wird es verrichtet? Wann trifft man sich zu diesem Eid-Gebet? Und zwar, sobald die Sonne aufgegangen ist und sich ein bisschen erhöht hat. Und die Gelehrten sagen, also etwa so 7 Minuten soll man warten. Das ist auch die Zeit, in der man, also ab dieser Zeit beginnt das Eid-Gebet. Die Zeit, ab wann das Eid-Gebet verrichtet werden darf. Also wenn zum Beispiel die Sonne aufgeht um 5.50 Uhr, dann sollst du circa bis 6 Uhr warten, also 10 Minuten. Wenn du noch ein bisschen mehr wartest zur Sicherheit, ist auch nicht schlecht. Ja? Aber vorher darfst du ja nicht beten, weil es ja eine verbotene Zeit ist zu beten. Und diese Zeit wartet man ab, und dann ab dieser Zeit kann dieses Gebet theoretisch verrichtet werden. Und wann endet diese Gebetszeit? Und zwar mit sobald die Sonne, also im Zenit steht. Sobald die Sonne im Zenit steht, das heißt also bis die Dhuhr-Zeit etwa beginnt. Also mit welchem Gebet kommt jetzt das gleich? Mit dem Duha-Gebet. Ja? Mit dem Duha-Gebet, wa alaikum salam, ist die gleiche Zeit wie dieses Gebet. So. Was ist aber jetzt, was manchmal passieren kann, ist, dass man nicht wusste, dass Eid ist. Ja? Also du wusstest nicht, dass Eid ist, weil der Neumond nicht gesichtet worden ist. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Auf jeden Fall erfährst du das Eid-Gebet erst, ihr wisst ja, wie es im Ramadan ist. Am 29. Ramadan wird Ausschau gehalten, und wenn er gesehen wird, dann ist am nächsten Tag der erste Shawwal, und wenn nicht gesehen wird, dann ist am nächsten Tag der erste von, immer noch der 30. von Ramadan. Und angenommen, was passieren kann, besonders damals natürlich, dass man erst spät erfährt, dass der Neumond doch gesichtet worden ist. Dann kommt es darauf an, wenn er gesichtet wird, wenn man diese Kunde erfährt, noch bevor eben die Zeit ausgelaufen ist vom Duha-Gebet oder vom Eid-Gebet, dann verrichtet man das Eid-Gebet. Und wenn es aber später der Fall ist, dann wird das Eid-Gebet nachgeholt, allerdings nicht sofort, sondern erst am nächsten Tag zur gleichen Zeit. Ja? Und zwar ist nämlich überliefert worden über Abu Umair ibn Anas, über eine Tante von ihm, von den Ansar, in der sie sagte, die Überlieferung sagte sie, Rumma alayna hilalu shawwal, und zwar, wir konnten den Neumond von Shawwal nicht sehen, weil es eben bewölkt war. Fa'asbahna siyaman fa'ja'a rakbun fi akhirin nahar fashahidu annahum ra'aw al-hilala bil-ams fa'amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an-nas an yufṭiru min yawmihim wa an yakhruju ghadan li'idihim. Und zwar, also sagte sie, noch einmal zusammengefasst, dass sie den Neumond von Shawwal, das ist der Monat nach Ramadan, nicht sehen konnten, und deswegen sind sie alle am nächsten Morgen, also haben sie gefastet. Und dann kamen am Ende des Tages einige Reiter und haben bezeugt, dass sie den Neumond eigentlich gestern schon gesehen haben. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Leuten angeordnet, dass sie eben ihr Fasten brechen sollen, sofort brechen sollen, obwohl sie an diesem Tag aufgewacht sind und gefastet hatten. Und er hat ihnen angeordnet, dass sie am nächsten Tag zum Eid-Gebet kommen sollen. Und dieser Hadith ist bei Imam Ahmed Abu Dawud al-Daraqutni überliefert. Al-Daraqutni sagte, er ist Hassan, und andere Gelehrte sagten, der ist sogar Sahih. Und wenn man also das Eid-Gebet verrichten dürfte am gleichen Tag noch, nachdem die Mittagszeit schon eingetroffen ist, dann hätte der Prophet Sassan das gemacht. Aber er hat ihnen angeordnet, dass sie eben, dass er am nächsten Tag es verrichten. Das gehört zur Barmherzigkeit Allahs, Alhamdulillah. Aus zwei Gründen. Erstens einmal, dass es überhaupt passiert ist zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. So wissen wir auch, wie wir handeln, wenn es uns passiert. Und zweitens, für das Eid-Gebet muss man sich eventuell vorbereiten, und dann hat man jetzt genügend Zeit, sich vorzubereiten, weil es erst am nächsten Tag stattfinden wird. Dieses Eid-Gebet, für das Eid-Gebet bereitet man sich wie vor, indem man sich wäscht, indem man Ghusl macht, das heißt die Ganzkörperwaschung vollzieht, genauso wie man für das Freitagsgebet die Ganzkörperwaschung vollzieht, ein Ghusl. Weil dies über Ibn Umar überliefert worden ist, und es ist auch der Analogieschluss zum Jum'a-Gebet. Bei beiden Gebeten geht es darum, dass sich viele Leute treffen an einem Ort und es ein Festtag ist, und das Jum'a-Gebet, das Freitagsgebet, ist das Festgebet der Woche. Und das andere ist das eine der beiden Festgebete des Jahres. Und an beiden Gebeten soll man sich also vorbereiten, indem man eben sauber mit gutem Geruch zur Moschee kommt. Dieses Festgebet, also das Eid, das Salat al-Adha, das Festgebet am Opferfest, soll man nach manchen Gelehrten vorziehen, das heißt relativ pünktlich beten, und im Gegensatz zum Eid-Gebet am Tag, wo man das Fasten bricht. Das soll man dann eher hinausschieben, weil es eben Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala überliefert hat in einem Hadith, allerdings ist ein Mursal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt habe, عجل الأضحى وأخر الفطر, und zwar hat er angeblich gesagt, schiebt das Adha-Gebet, zieht das Adha-Gebet vor, beeilt euch damit und schiebt das Fitr-Gebet hinaus. Und eine Weisheit, die dahinter stecken könnte, ist, dass man, ihr wisst ja, beim Adha-Gebet verrichtet man das Gebet, und dann was machen die Leute danach? Einige, die gehen opfern. Ja? Und da braucht man eben Zeit dafür, und dass man eben den Leuten nicht davon abhält. Und beim anderen ist es, gibt keinen Grund, warum man sich jetzt so beeilen sollte, also kann man es auch ein bisschen hinausschieben. Ja? Also wenn jemand danach handelt, hat er diesen Hadith als Grundlage, und wenn man es auf beiden gleichzeitig macht, bei beiden Gebeten gleichzeitig macht, weil dieser Hadith eben nicht authentisch ist, dann hat man eben auch diese Grundlage. Weil es gibt zwei Überlieferungen darüber, die sind aber beide da'if. Ja. Der Unterschied ist auch noch, dass beim Fitr-Gebet ist es eine Sunna, dass man vorher was isst, bevor man zum Eid-Gebet kommt und sein Fasten bricht. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist er erst zum Eid-Gebet hinausgegangen am Fastenbrechtag, wenn er was gegessen hatte. Ja? Und beim Eid-Gebet am Opfertag war es genau umgekehrt. Er hat erst was gegessen, nachdem er geopfert hat. Und der Hadith ist bei Ibn Majah und Ibn Khuzaima. Und das ist sahih. Ja. Jetzt gibt es noch einen Gottesdienst, der für diese Eid-Tage gesetzlich ist. Und zwar der Takbir. Der Takbir, liebe Geschwister, da gibt es verschiedene Ansichten unter den Gelehrten über diesen Takbir. Aber erst einmal, es gibt nach manchen Gelehrten zwei Formen des Takbir. Takbir bedeutet ja normalerweise die Aussage von Allahu Akbar, aber hier also ist es natürlich auch, aber noch ein bisschen mehr als das. Erst einmal, dieses Sagen von Allahu Akbar, da gibt es verschiedene Versionen davon. Die eine der Versionen ist, ich muss nicht alle erwähnen, aber eine der Versionen ist, dass man sagt Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Und es gibt auch andere Versionen, okay? Aber dieser Takbir ist ein Gottesdienst speziell an den Eid-Tagen, beziehungsweise an bestimmten Tagen. Und zwar, erst einmal gibt es, wir haben ja zwei Feste, das Adha-Fest. Ab jetzt merken wir uns die Namen, ja, weil ich will nicht jedes Mal übersetzen, okay? Also Adha-Fest ist das Opferfest, Adha, ja? Und da, weil auf Arabisch Dha heißt eben Opfern, ja? Und das Fitr, das ist das Fastenbrechen, okay? So. An diesem Adha-Fest, der ja natürlich logischerweise im Monat Dhul-Hijjah stattfindet, wo die Hajj stattfindet, dort ist es an 10 Tagen, die ersten 10 Tage ist es Sunnah, dass man eben diesen Takbir macht oder noch mehr als dies, sogar bis zum Ayyam al-Tashriq. Die ersten 13 Tage von Dhul-Hijjah. Dieser Takbir, den nennt man Takbir Mutlaq, das heißt uneingeschränkter Takbir. Diesen Takbir macht man, das heißt, egal an diesen 13 Tagen, egal wann, du das, weißt, sollst du diesen Takbir sprechen. Und so oft wie möglich es ist. Und die Männer erheben auch dabei ihre Stimmen. Und das soll möglichst überall was ist, stattfinden, soweit es geht. Also nicht nur in den Moscheen, sondern auch außerhalb. Also wann beginnt dieser Takbir? Und zwar, sobald der erste von Dhul-Hijjah eingetroffen ist. Der erste 12. nach islamischem Kalender. Und endet mit dem Sonnenuntergang am 13. Dhul-Hijjah. Weil ihr wisst ja, die Hajj fängt an am 8., dann kommt der 9. ist der Arafat-Tag, dann der 10. ist dann der Opfertag und dann 11, 12 und 13, das sind die Ayyam al-Tashriq. Okay? Für die, die schon auf Hajj waren, die wissen das alle. Wer noch nicht auf Hajj war, der wird das bald wissen, inshallah. Also wenn man dort war, dann merkt man sich das gut. Auf jeden Fall, diese drei Tage sind Ayyam al-Tashriq. Das sind die Tashriq-Tage. So. Und am 13. von Dhul-Hijjah ist der letzte Tag von Tashriq. Und wenn da die Sonne untergeht, beginnt ja der 14. Tag schon. Und dann ist, heißt, dann ist die Hajj-Zeit vorbei. Und deswegen endet dieser Takbir, den man so oft sagen soll, wie man kann, an diesem Sonnenuntergang, mit diesem Sonnenuntergang. Das nennt man den Takbir Mutlaq. Und dann gibt es noch nach manchen Gelehrten etwas, nennt man Takbir Muqayyad. Das heißt, der eingeschränkte Takbir. Eingeschränkt gemeint ist zu bestimmten Situationen, bestimmten Zeiten. Wann? Und zwar nach den Pflichtgebeten. Das ist nach den Pflichtgebeten. Und danach haben auch offensichtlich die meisten Gelehrten gehandelt, aber die Überlieferung darüber ist nicht authentisch, wie Sheikh al-Albani rahimahullah gesagt hat. Wie dem auch sei, trotzdem erwähnen wir das, der Vollständigkeit halber. Und dieser Takbir ist eben überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und einige Sahaba, aber eben nicht authentisch. Und dieser Takbir beginnt wann? Takbir al-Muqayyad, dieser eingeschränkte, der beginnt mit dem Fajr des Arafat-Tags. Mit dem Fajr des Arafat. Das heißt, das erste Mal beginnt man, nachdem man das Morgengebet verrichtet hat am Arafat-Tag, am 9. Dhul-Hijjah. Und endet auch einfach mit dem Sonnenuntergang des 13. Dhul-Hijjah. Das ist der Takbir al-Muqayyad. Das gilt, liebe Geschwister, für jemanden, der sich nicht auf der Hajj befindet. Allerdings jemand, der sich auf der Hajj befindet, der ist ja eigentlich die ganze Zeit beschäftigt mit der Talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Mit diesem Ausspruch ist er beschäftigt statt dem Takbir. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Talbiya so lange gesprochen, bis wann? Bis er den großen Steinhaufen beworfen hat, also Jamratul Aqaba. Ihr wisst ja, am Eid-Tag bewirft man eben diesen großen Steinhaufen und an den drei Tashrik-Tagen die anderen drei, oder alle drei. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Talbiya gesprochen, bis er am Eid-Tag die Jamratul Aqaba beworfen hat. Und nachdem er ihn beworfen hat, hat er dann aufgehört mit der Talbiya. Oder besser gesagt, als er angefangen hat, ihn zu werfen, hat er aufgehört mit der Talbiya. Und danach hat er erst mit dem Takbir sich beschäftigt. Und deswegen ist das Beste, dass man dies tut. Aber wenn man als Hajji oder Hajj den Takbir schon vorher spricht, so ist es auch überliefert worden über einige Sahaba. Und also auf jeden Fall kein Vergehen. Und beim Fastenbrechfest, liebe Geschwister, wann beginnt da der Takbir? Ja, der beginnt natürlich dann, sobald man weiß, dass überhaupt Fest ist. Und man weiß ja nicht, ob am nächsten Tag Fest ist, bis man den Neumond gesehen hat oder erfahren hat, dass er da war. Und dann beginnt man mit diesem Takbir und der endet wann? Der endet dann, sobald der Imam das Eid-Gebet beginnt. Und dann ist es also dann vorbei. An diesem Eid-Tag soll man sich früh zur Moschee begehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam kana idha kharaja ila al-Eid fa'awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah. Und zwar ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er zum Eid-Gebet hinausging, hat er zuerst mit dem Gebet angefangen. Das bedeutet automatisch, dass die Leute schon da waren. Und deswegen ist es eine Sunna, dass man sich früh zum Eid-Gebet begibt. Und man soll seine schönsten und besten Kleider an diesem Tag anziehen, weil Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu überliefert hat und sagte: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. Und zwar ist überliefert bei Ibn Khuzaima in seinem Werk, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gewand hatte, das er an den beiden Eid-Tagen immer anzuziehen pflegte und auch am Freitag. Und ebenfalls ist überliefert über Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, dass er an diesen beiden Eid-Tagen die besten seiner Kleider angezogen hat, und das ist bei Al-Bayhaqi überliefert und Sheikh Al-Fawzan sagte, der Isnad ist Jayid. Und auch der, liebe Geschwister, der Mu'takif, über I'tikaf haben wir noch nicht gesprochen, weil I'tikaf wird normalerweise erwähnt am Ende des Kapitels über das Fasten. Aber trotzdem, für diejenigen, die schon wissen, was I'tikaf ist, derjenige, der dies tut, der Mu'takif, sobald er auch weiß, im Ramadan ist es ja, ja, sobald er auch weiß, dass schon Eid ist, verlässt er die Moschee. Es gibt manche Gelehrte, die das so gehandhabt haben, dass sie im I'tikaf geblieben sind, bis das Gebet fertig war, bis das Eid-Gebet fertig war. Das heißt, am Abend des 29. oder 30. von Ramadan erfahren sie, dass am nächsten Tag schon Eid ist, das heißt, ab jetzt sofort Eid, und dann blieben sie trotzdem noch in der Moschee, bis das Eid-Gebet verrichtet wurde. Aber das ist, weniger richtig, weil aus zwei Gründen. Erstens einmal, der I'tikaf wird ja gemacht wegen den letzten 10 Tagen von Ramadan. Und die sind ja schon vorbei. Also warum bleibt er noch in der Moschee? Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, weil man auch nach Hause gehen soll und sich waschen soll und dann frisch in die Moschee zurückkommen soll. Eine Voraussetzung dafür, dass man Eid-Gebet verrichten muss, ist, eine Sache nennt man Istitan. Istitan, die Leute, alle Menschen, sind von 3 Arten. Entweder sie sind auf der Reise oder sie sind sesshaft oder sie sind sogar Mustautan. Das erste, auf der Reise, versteht jeder. Aber die zwei gibt es einen kleinen Unterschied. Wenn jemand nämlich auf der Reise ist und sich an einem Ort niederlässt, dann ist er ein Sesshafter geworden, gesetzlich gesehen. Das bezieht sich eben auf sein Gebet, auf sein Fasten und so, ja. Aber er ist noch kein Mustautan in dem Sinne, wie heißt es, weil jemand, der sich, weil Mustautan bedeutet, dass jemand in einer, also ich sag mal grob, Stadtbewohner ist. Ja, man lebt in einer Stadt, man ist kein Nomadenvolk. Aber wenn du zum Beispiel, du kannst natürlich verreisen und dich niederlassen an einem Ort, wo eben keine Stadt gibt und kein Dorf gibt, dann wärst du kein, dann bist du kein Mustautan. Aber du bist trotzdem sesshaft, du bist Muqim. Mustautan bist du erst, wenn du eben unter Mauern lebst, unter Wänden oder zwischen Wänden lebst. Und das ist das gleiche wie beim Freitagsgebet. Und deswegen für solche Leute ist es keine Pflicht. Und wenn jemand auf der Reise ist, so verrichtet man das Eid-Gebet nicht. Es ist für einen keine Pflicht, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auf der Reise und es ist uns nicht überliefert worden, dass er das verrichtet hat. Und zwar war er in dem Jahr, wo Makkah befreit worden ist, war er dort und blieb bis zum ersten Shawwal und bekam das Eid praktisch mit, das heißt den Festtag mit, aber es ist nicht überliefert, dass er das Eid-Gebet verrichtet hat. Ja? Es ist nicht überliefert, dass er das Eid-Gebet verrichtet hat. So, bevor wir, liebe Geschwister, sage ich mal, bevor wir zum darüber kommen, sprechen, wie das Eid-Gebet verrichtet wird, legen wir eine Pause ein und sehen uns gleich wieder. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wara. Das Eid-Gebet, liebe Geschwister, besteht genau aus 2 Rak'at. Und zwar sagte nämlich und aus 2 Rak'at, die vor der Khutbah, vor der Predigt verrichtet werden. Aufgrund der Aussage von Abdullah ibn Umar, er sagte, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman yusallun al-Eidain qabla al-Khutbah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und auch Abu Bakr und Umar und Uthman pflegten das Eid-Gebet oder die beiden Eid-Gebete vor der Predigt zu verrichten. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und das ist auch die Art, das ist auch, wonach die Gelehrten gehandelt haben. Und so sagte Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, wal'amalu alayhi inda ahli al-ilm min ashabi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihim anna salat al-Eidain qabla al-Khutbah. So sagte er, auch die Gelehrten von den Freunden des Propheten sallallahu alayhi wa sallam und andere haben das so verrichtet, und zwar eben, dass das Eid, die beiden Eid-Gebete vor der Predigt gehalten werden. Und die Weisheit dass die Weisheit eben, dass die Predigt hinterher kommt und das andere vorher kommt, ist genau eben die Sache, weil die Predigt beim Eid-Gebet ist eine Sunna und man muss ihr nicht lauschen, und die Predigt beim Freitagsgebet ist eine Pflicht und man muss ihr lauschen. Ja? Und deswegen kommen wir also gleich dazu. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das in einem Hadith gleich, aber dazu kommen wir gleich, inshallah. Dieses Eid-Gebet besteht aus Übereinkunft der Muslimen und Übereinkunft der muslimischen Gelehrten aus zwei Rakaat, weil Abdullah ibn Abbas uns überliefert hat bei Sahih al-Bukhari und bei Muslim, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-fitri fa salla rak'atayn lam yusalli qablahuma wa la ba'dahuma. Und zwar sagte er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Fastenbrechtag, am Fittertag hinausgegangen ist, also zum Eidgebet, hat zwei Rakaat verrichtet, zwei Gebetssequenzen verrichtet, und er hat weder vorher etwas gebetet noch nachher irgendetwas gebetet. Aber das ist offensichtlich der Fall. Wenn man aber nach Hause kommt, betet man noch zwei Rakaat nach der Sunna, dazu kommen wir gleich. Und ebenfalls sagte Umar ibn al-Khattab, der zweite Khalifa, radiallahu anhu, er sagte: Salatul Fitr wal Adha Rakaatan تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. Er sagte, das Fitr-Gebet und das Adha-Gebet besteht aus zwei Rakaat. Dadurch das Gebet vollkommen und nicht irgendwie gekürzt. Dies ist so aufgrund der Aussage eures Propheten صلى الله عليه وسلم, und möge jemand zugrunde gehen, der etwas anderes erdichtet als dieses. Dieser Hadith ist überliefert bei Ahmad und bei Ibn Khuzaima, und Al-Albani sagt, der ist sahih. Das ist also ein Hadith Mawquf, weil Umar es gesagt hat, aber die Bedeutung davon ist natürlich Marfu', weil er es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreibt. Dieses Eid-Gebet, dafür gibt es keinen Adhan und keine Iqama, weil Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu uns überliefert hat, bei Sahih Muslim, er sagte: Sallaytu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Eida ghayra marratin wala marratayn فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. Und zwar sagte Jabir ibn Abdullah, er ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einer von denjenigen, die uns viele Hadithe über ihn überliefert haben. Er sagte: Ich habe das Eid-Gebet mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nur einmal oder nur zweimal verrichtet. Er hat immer mit dem Gebet noch vor der Khutbah angefangen und ohne Adhan und ohne Iqama. Wie wird das Gebet an sich dann noch des Weiteren verrichtet? Und zwar beginnt man am Anfang den Gebet mit Takbir, mit Allahu Akbar, wie jedes andere rituelle Gebet ebenfalls. Und dann sagt man Al-Istiftah, und danach, noch bevor man A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim sagt und anfängt zu lesen, fügt man noch weitere 6 Takbirat hinzu, sodass es insgesamt 7 Takbirat sind. Und zwar sagt man also Allahu Akbar und dann noch weitere 6 Takbirat hinzu. Der erste Takbir ist aber Fard und ist auch ohne ihm würde das Gebet gar nicht anfangen. Ihr wisst ja, durch den ersten Takbir tritt man ins Gebet ein. Und die zweiten 6 Takbirat sind eine Sunna. Danach, wie gesagt, sagt man A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim und beginnt dann zu lesen. Und die Istiaada macht man vorm Lesen, logischerweise, weil die Istiaada hat mit dem Lesen zu tun und nicht mit dem Istiftah. Und danach, wenn man zur zweiten Raka'a kommt, beim Aufstehen sagt man ja wieder Allahu Akbar, beim Aufstehen. Und danach spricht man noch weitere 5 Takbirat. Ja? Und somit sind es insgesamt 12. Also je nachdem, wie man es zählt natürlich, ja. Also 7 am Anfang, 1 plus 6, und danach steht man auf, normale Takbir, und dann, wenn man steht, sagt man weitere 5 Takbirat. Und dies ist eben den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und es gibt auch noch andere Überlieferungen darüber, und deswegen sagte Imam Ahmad rahimahullah: Ikhtalafa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi takbir wa kulluha jaiz. Er sagte, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatten verschiedene Ansichten über den Takbir und alle diese Formen sind erlaubt. Also jede Form, die irgendwie authentisch überliefert ist über sie, ist erlaubt. Hebt man die Hände bei diesem Takbir? es ist uns nicht über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam authentisch überliefert, aber über Abdullah ibn Umar und über seinen Vater Umar ibn Khattab ist überliefert, dass sie bei diesen Takbirat ihre Hände gehoben haben, genauso wie man am Anfang des Gebetes seine Hände hebt. Wenn man dies also tut, ist gut, und wenn man es unterlässt, ist auch nicht schlimm, weil es eben das Mawquf ist. Was sagt man zwischen diesen Takbirat? Zwischen diesen Takbirat kann man Folgendes sagen. Also man sagt Allahu Akbar, und dann, bevor man das nächste Allahu Akbar sagt, kann man Folgendes sagen: Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala Muhammadin al-Nabi, wa alihi wa sallim tasliman kathira. Warum? Weil Uqba ibn Amr radiallahu anhu uns überliefert hat, dass er Abdullah ibn Mas'ud, der gelehrte Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gefragt hat, was man zwischen den Takbirat sagen soll. Und dann sagte er: Yahmudullah wa yuthni alayhi wa yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, man soll Allah loben und ihn rühmen und den Friedensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam aussprechen. Und dieser Hadith ist in Al-Mu'jam al-Kabir und anderen, und Al-Albani rahimahullah sagt, er ist sahih. Das ist ein Hadith mawquf. Ja? Und Hudhaifa radiallahu anhu sagte: Sadaqa Abu Abdurrahman. Und zwar, Abu Abdurrahman hat recht. Und Abu Abdurrahman ist eben Abdullah ibn Mas'ud, der gleiche. Und deswegen, wenn man es sagt, ist gut. Und wenn man es unterlässt, ist auch nicht schlimm, weil es, wie gesagt, nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Angenommen, du sagst Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann drittes Mal Allahu Akbar, viertes Mal Allahu Akbar, und dann schreit ein Kind, und dann vergisst du, welche Zahl du gerade gemacht hast. Und das ist kein Problem, sondern der allgemeine Grundsatz lautet immer, du baust ihm auf Gewissheit auf. Ja? Bist du also nicht sicher, waren es drei oder vier Takbirat, die du gemacht hast, dann gehst du von dreien aus und machst noch vier hinzu. Und wenn du nicht weißt, ob es fünf oder sechs waren, dann gehst du von fünf aus und machst noch zwei hinzu. Du musst nichts machen. Du musst nicht irgendwie nachher Sujud al-Sahwa machen, wie wir über das Gebet gesprochen haben, weil das sind ja sowieso Sunan und keine Wajibat und keine Arkan. Auch wenn du zum Beispiel ins Gebet reinkommst, angenommen, du hättest diese Takbirat vergessen, auch kein Problem, die fallen einfach weg. Und angenommen, du kommst ins Gebet rein und der Imam liest schon die Fatiha, das heißt, er hat schon die Takbir alle gesagt, weil du zu spät bist. Das Gebet findet nur einmal im Jahr statt oder zweimal, und du bist halt dann zu spät, kann ja passieren. Okay. Auf jeden Fall, du bist zu spät gekommen und der Imam liest schon Koran, da fallen die Takbirat weg, ja? Weil der Zeitpunkt ist weggefallen, also fallen auch die Takbirat weg. Genauso, wenn du ins Gebet kommst und der Imam liest die Fatiha, liest du auch nicht mehr Dua al-Istiftah, das Eröffnungsdua, sagst du ja auch nicht mehr auf, ja. In diesen beiden Raka'at liest man laut. Es ist überliefert über den Propheten, dass er in diesen beiden Eid-Gebeten und am Istisqa-Gebet, im Regengebet, laut gesprochen hat, bei Daraqutni, aber diese Überlieferungen sind alle schwach. Und was authentisch ist, ist Folgendes, und zwar haben die Freunde des Propheten überliefert, dass er in der ersten Raka'a Sabbih isma rabbika al-a'la gelesen hat, und in der zweiten Raka'a al-Ataka Hadith al-Ghashiyah. Und das weist darauf hin, dass er auch laut gelesen hat, denn wie hätten sie es denn sonst gehört? Dass er diese beiden Suren gelesen hat, ist bei Imam Ahmad überliefert worden. Und Al-Albani sagt, er ist auch sahih. Aber trotzdem haben sich die Gelehrten darüber geeinigt, oder sind die Gelehrten sich darüber einig, dass man im Eid-Gebet laut liest und nicht leise. Überliefert ist auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal in der ersten Raka'a Surat Qaf gelesen hat, in der zweiten Surat Al-Qamar, in Sahih Muslim und anderswo. Wenn man dann das Gebet verrichtet hat, dann beginnt die Predigt. Die Predigt, besteht sie aus einer Predigt oder aus zwei? Am Freitag gibt es zwei Predigen, immer. Und der Imam setzt sich kurz zwischendurch kurz wieder hin. Es gibt darüber zwei Ansichten. Die erste Ansicht stützt sich darauf, dass es sind zwei Predigten, weil es am Freitag ebenfalls zwei Predigten sind. Und darüber gibt es einen schwachen Hadith. Und bei Ibn Majah. Und die andere Ansicht sagt, Es ist nichts darüber uns überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Predigten gehalten hat am Eid-Gebet. Und deswegen machen wir nur eine, weil es nur eine gibt. Ja? Diese zwei Ansichten gibt es und alle haben also ihre Grundlage. Und dann hält man eben die Khutbah, diese Predigt. Und bei dieser Predigt am Fastenbrechtag soll man die Leute anspornen, soll man die Leute daran erinnern, unter anderem wäre eine Möglichkeit, die Leute daran zu erinnern, was für Gunsterweisungen Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat. Aber manche Gelehrte sagen, man soll an dieser Predigt die Leute daran anspornen, die Zakat al-Fitr zu bezahlen. Ja? Aber Zakat al-Fitr zu bezahlen ist schon zu spät, wenn die Predigt angefangen hat. Ja? Deswegen Allah weiß am besten Bescheid, warum manche das gesagt haben. Wie dem auch sei, diese Khutbah ist keine Pflicht, ihr zu lauschen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna nachtub, faman ahabba an yajlis lil khutbah fal yajlis, faman ahabba an yadhab fal yadhab. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Wir halten diese Predigt. Wer sitzen bleiben möchte, soll sitzen bleiben und wer gehen möchte, soll gehen. Der Hadith ist bei Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Majah und anderswo und wie heißt es, Al-Hakim und Ibn At-Turkumani sagten, dieser Hadith ist sahih. Und aber beim Eid-Gebet, beim Opferfest, da soll man eben den Leuten erklären, wie sie ihr Opfertier zum Beispiel zu schlachten haben, weil bei den Opfertieren ist ja so, dass das Schaf mindestens 6 Monate alt sein muss und die Ziege 2 Jahre und die Kuh ebenfalls und das Kamel muss mindestens 4 oder manche sagen 5 Jahre alt sein. Und die Leute sollen das wissen, bevor sie da zum Bauernhof gehen und dann schlachten und nachher erfahren, dass das nicht richtig war. Und dass sie dann ein paar hundert Euro in Sand gesetzt haben. Ja. An diesem Eid-Gebet, liebe Geschwister, nehmen ja die Frauen teil, wie wir gesagt haben, und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie speziell angesprochen. Das ist auch eine Sunna, dass man sie speziell anspricht und speziell ihnen sie ermahnt zu spenden, weil er das eben gemacht hat. Er ist dann, hat seinen Platz verlassen und ist extra zu den Frauen hingegangen, um mit ihnen direkt zu sprechen und um sie anzuspornen zu spenden. Und Bilal radiallahu anhu hat ja dann die Spenden eingesammelt. Ja. Beim Eid-Gebet, liebe Geschwister, haben wir gesagt, gibt es weder vorher eine Sunna, noch nachher eine Sunna. Und deswegen sagte Imam Ahmad, rahimahullah, Ahlul Medina, la yatatawwa'una qablaha wa la ba'daha. Er sagte, die Leute von Medina, weder beten sie vorher eine Sunna, noch nach einer Sunna. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass also das, was die Leute in Medina gemacht haben, zumindest damals, nicht ganz irrelevant ist. Ja. Aber heutzutage ist was anderes. Nach 1400 Jahren spielt das keine große Rolle mehr. Oder überhaupt keine Rolle mehr, was speziell die Medinenser machen. Und Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, einer der Tabi'in, sagte: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. Er sagte, rahimahullah, niemand von unseren Gelehrten hat irgendjemanden von den uns vorausgegangenen Menschen erwähnt, dass sie vor diesem Gebet oder nach diesem Gebet irgendetwas verrichtet hätten. Und Ibn Mas'ud und Hudhayfa haben sogar den Leuten verboten, dass sie irgendein Gebet dort verrichten. Und alle diese Geschwister, sehen wir, es geht einfach nur darum, das zu tun, was Gott liebt. Es geht nicht darum, dass man Dinge tut, die man selbst gerade tun möchte, sondern man tut einfach das, was Gott von einem verlangt hat. Allah hat von einem verlangt, ein Gebet zu verrichten, vorher nicht, nachher nichts, tun wir es einfach. Hat Allah von uns verlangt, 5 Gebete zu verrichten, vorher verrichten wir die 5 Gebete, das war's. Manchen Dingen sind wir frei, bei den freiwilligen Gebeten dürfen wir uns entscheiden, aber wir dürfen nicht irgendwie was von uns selbst hinzufügen. Und wenn man dann nach Hause zurückkehrt, verrichtet man eben 2 Raka'at, das ist eine Sunna, weil sie bei Ibn Majah überliefert ist, und der Hadith ist Hasan, an der Nabi sallallahu alaihi wa sallam kana idha raja ila manzilihi salla raka'atain. Und wenn man dieses Gebet verpasst hat, liebe Geschwister, holt man es auf die gleiche Art und Weise nach. Wie gesagt, am nächsten Tag, falls die Zeit schon ausgelaufen ist, am nächsten Tag, ansonsten zur gleichen Zeit. Denn auf die gleiche Art und Weise holt man es einfach nach. Ja? Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, wer ein Gebet verschlafen oder verpasst hat, der soll es dann verrichten, sobald er sich daran erinnert. Also wenn du ankommst, wenn der Imam die Khutbah hält, dann höre der Khutbah erstmal zu und dann verrichte eben das Gebet danach. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Und zwar, liebe Geschwister, eine weitere Form des Takbir, also versus, für die Leute, die sich interessieren, auch für die Beweise, was auch ganz wichtig ist, und zwar der Grund, warum wir Allahs viel gedenken an diesen 10 Tagen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, und zwar gedenkt Allahs an abgezählten Tagen oder an einer bestimmten Anzahl von Tagen. Das sind eben diese 10, oder das sind diese 3 Ayyam al-Tashriq, diese 3 Tashriq-Tage, an dem dieser Takbir Sunnah ist, dieser Takbir Mutlaq, der uneingeschränkte Takbir. Und es gibt eine weitere Form, es gibt eine Form, die lautet Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Das ist die erste, die wir erwähnt haben. Es gibt noch andere, und zwar ist überliefert worden, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar wa Ajal, Allahu Akbar Walillahi alhamd. Und Ikrima, rahimahullah, der berühmte Schüler von Ibn Abbas, pflegte Folgendes zu sagen, auch authentisch überliefert, Allahu Akbar wa Ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Und es ist auch, ist es auch in Ordnung, dass man sich gegenseitig gratuliert, indem man zum Beispiel sagt, möge Allah dieses Gebet von dir annehmen. Denn es ist überliefert über die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, annahum idha altaqaw yawm al-eidi yaqulu ba'duhum li ba'd taqabbalallahu minna wa mink. Und zwar haben die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn sie sich am Eid-Tag getroffen haben, untereinander gesagt, möge Allah von uns und von euch annehmen. Ja, dieser Hadith ist Hassan, über sie überliefert worden, an mehreren Stellen. Jetzt noch eine Kleinigkeit, die wir eigentlich schon mal erwähnt haben, aber für die, die beim Kapitel des Freitagsgebet vielleicht nicht anwesend waren. Und zwar sollte das Eid-Gebet am gleichen Tag stattfinden wie das Freitagsgebet, dann ist das Eid-Gebet bleibt Pflicht und das Jum'a-Gebet ist freiwillig dann für diejenigen, die am Eid-Gebet teilgenommen haben. Und es gibt es einige, noch ein paar, 4 Fehler, die manche Leute machen am Eid-Tag. Und zwar, manche denken, dass besonders in der Eid-Nacht es Sunna wäre, Gebete zu verrichten. Gebete zu verrichten, das ist nicht der Fall. Manche denken auch, es ist besonders eine Sunna, am Freitag oder am Eid-Tag zum Friedhof zu gehen. Das Besuchen des Friedhofs, dafür gibt es überhaupt keine speziellen Zeiten. Und manche Leute verpassen gerade am Eid-Gebet ihre Gebete in der Moschee, weil sie ausschlafen. Und manche Frauen am Eid-Gebet machen sich besonders hübsch, weil sie denken, es ein Festtag ist, und kommen dann eben parfümiert in die Moscheen. Genau das, was eigentlich nicht beabsichtigt ist. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا